Das ist eine Überraschung. That we are doing a live right now at 1 o'clock in the afternoon. Dass wir jetzt ein Live um 1 Uhr mittags machen. Total surprise and not announced. Eine totale Überraschung ohne Ankündigung. So why are we doing this live? Warum machen wir dieses Live? Because we lost the live from yesterday, the series of the prayer in the new covenant. Weil wir das Live von gestern verloren haben über das Gebet im neuen Bund. So without any announcement, we decided to repeat the live from yesterday. Deshalb haben wir beschlossen, ohne Ankündigung das Live von gestern zu wiederholen. So make sure we record it this time. Und dieses Mal passen wir darauf auf, dass wir es aufnehmen. Quickly call all your friends into it. Also schnell holt all eure Freunde herein. Everybody call 30 or 40 friends. Jeder von euch ruft 30, 40 Freunde an. Unannounced, 1 o'clock in the afternoon, we already have about 200 people. Unangekündigt um 1 Uhr mittags und wir haben schon ungefähr 200 Leute hier. So we're gonna wait a minute. Und wir warten noch eine Minute. And then we're going to continue the teaching series about praying of the new covenant. Und dann fahren wir mit der Lehrserie über Gebet im neuen Bund fort. And then this time it will record, will be recorded. Und dieses Mal wird es aufgenommen. And you guys can go and listen to it. Und ihr könnt es euch anhören. And tonight at 8 o'clock we will continue. Und heute Abend um 8 Uhr machen wir weiter. Okay, are you guys ready? Okay, seid ihr bereit? Well, first of all, I want to repeat what I said yesterday in the live. Zuerst einmal möchte ich wiederholen, was ich gestern im Live gesagt habe. It is completely impossible for me to answer all the questions. Es ist für mich vollkommen unmöglich, alle Fragen zu beantworten. I can't do that. Ich kann das nicht. So I want you to understand that when you send me all the questions, I don't even read most of them. I can't. It's impossible. Deshalb möchte ich, dass ihr versteht, dass ich die meisten Fragen noch nicht einmal lese. Ich kann es nicht tun. Es ist unmöglich. Second thing I want to tell you. Das Zweite, was ich euch sagen möchte. I can't pray for everybody who asks me to pray. Ich kann nicht für jeden beten, der mich um Gebet bittet. I would be a liar. Ich wäre ein Lügner. Because if I have 400 people asking me to pray every day. Denn wenn ich jeden Tag 400 Leute hätte, die mich um Gebet bitten. And if I pray only 2 minutes for everybody. Und wenn ich nur 2 Minuten für jeden Einzelnen bete, that's almost 13 hours. More than 13 hours. Das wäre mehr als 13 Stunden. So I can't do that. Not everyone lied to you and say, okay, I pray for you, but I can't. Deshalb kann ich es nicht tun. Ich würde gerne sagen, ja, okay, ich bete für dich, aber es haut nicht hin. And I know you have many questions. Be patient. It's a series. Und ich weiß, dass ihr viele Fragen habt. Es ist eine Serie. Bitte seid geduldig. The questions will be answered. You have to watch everything. Maybe, I don't know, 15 lessons of 1 hour. Die Fragen werden beantwortet werden. Ihr müsst alles anschauen. Ich weiß nicht, vielleicht dauert es noch 15 Lektionen, eine Stunde. So let's continue with about the series about our prayer in the new covenant. Okay, lasst uns weitermachen mit dem Gebet im neuen Bund. Look, what have we usually done, how religion has taught us to pray? Schaut, was haben wir normalerweise gemacht und wie hat uns Religion beigebracht zu beten? This is how we've been taught by most churches. So haben wir es in den meisten Kirchen gelernt. But it's wrong. Aber es ist falsch. It's wrong because the new covenant and the old covenant is completely different. Es ist falsch, weil der alte und der neue Bund vollkommen verschieden sind. You cannot pray like people prayed in the old covenant. It's not going to bring you results. Ihr könnt nicht so beten, wie die Leute im alten Bund gebetet haben. Ihr werdet dadurch keine Resultate erzielen. You also have to understand. Und ihr müsst außerdem verstehen, that Jesus, he taught us many things. Dass Jesus uns viele Dinge beigebracht hat. But Jesus did not live under the new covenant either. Aber doch auch Jesus hat noch nicht unter dem neuen Bund gelebt. He came to bring the new covenant. Er kam, um den neuen Bund zu bringen. But he didn't yet walk in the new covenant. Aber er selbst lebte noch nicht im neuen Bund. I'm gonna help you. I've said it so many times, but people don't get it. Ich werde euch helfen. Ich habe es schon so oft gesagt, aber die Leute verstehen es einfach nicht. If you believe that you have to pray the way Jesus told you in Matthew 7. Wenn du glaubst, dass du so beten sollst, wie Jesus in Matthäus 7 gelehrt hat, ask, seek and knock. Bitte, suche, klopfe. More intensely until you convince God to respond. Immer intensiver, bis Gott antwortet. If you believe that this applies for you. Wenn du glaubst, dass das auf dich zutrifft. You have to apply everything else that Jesus said we need to do. Dann musst du auch alles andere anwenden, was Jesus gesagt hat, dass wir tun müssen. Jesus said. Jesus sagte. If your hand causes you to sin, cut it off. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hacke sie ab. Jesus said to his own disciples. Und das hat zu seinen eigenen Jüngern gesagt. Matthew, I believe it's 21. In Matthäus, ich glaube Kapitel 21. He said this to his own disciples. Zu seinen eigenen Jüngern. He said the teachers of the law sit in their chairs. Er sagte, die Lehrer des Gesetzes sitzen auf ihren Stühlen. Pharisees who taught the law. Die Pharisäer, die das Gesetz lehrten. And Jesus, listen to what Jesus told the disciples. Und hört euch an, was Jesus sagte. He said you must do what they teach you. Ihr müsst tun, was sie euch lehren. So Jesus told his disciples to obey the law. Also er sagte seinen Jüngern, dass sie dem Gesetz gehorchen sollten. But we know Christ is the end of the law and the righteousness. Und wir wissen aber, dass Jesus das Ende der Gerechtigkeit durch das Gesetz ist. So the problem why people don't understand what Jesus said is because they think that everything Jesus said applies for us. Das Problem, warum die Leute nicht verstehen, was Jesus sagt, liegt daran, dass sie denken, dass alles, was er sagte, für uns gilt. No. Nein. Jesus said to the rich young ruler. Jesus sagte zu dem reichen Jüngling. Sell everything and give it to the poor. Verkaufe alles und gib es den Armen. Why did he say that? Warum sagte er das? Because the rich young ruler lived under the law of the old covenant. Weil der reiche Jüngling unter dem alten Bund lebte. What happened to the old covenant? Was passiert im alten Bund? The man said, Jesus, how do I get eternal life? Der Mann fragte Jesus, wie bekomme ich das ewige Leben? How did he get eternal life in the old covenant? Und wie bekam er ewiges Leben im alten Bund? Really simply. Ganz einfach. By the law. Indem er das Gesetz einhielt. What's the first thing that the law says? Was ist das Erste, was das Gesetz verlangt? You have to love the Lord your God with all of your heart. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. He is going to be the first one that you worship. Er soll der Erste sein, den du anbetest. So the guy worshiped money. Aber der Junge betete das Geld an. He loved money more than God. Er liebte das Geld mehr als Gott. So Jesus had to tell him what to do according to the law. Und deshalb musste Jesus ihm sagen, was er gemäß des Gesetzes tun musste. If the same rich young ruler would come to Jesus today, wenn derselbe reiche Jüngling heute zu Jesus kommen würde, do you know what he would say? Wisst ihr, was er ihm dann sagen würde? He would say this. Er würde das sagen. Believe in the sacrifice of the cross and you shall be saved. Glaube an das Opfer am Kreuz und du wirst gerettet werden. So you have to understand, you can't base how you pray on anything else but on the new covenant, which is the finished work of the cross. Ihr müsst verstehen, ihr könnt auf keiner anderen Grundlage beten als auf dem neuen Bund, der das vollbrachte Werk am Kreuz ist. Once you understand that, wenn du das einmal verstanden hast, then you can deconstruct the wrong things that you've been learning about prayer. Dann kannst du die falschen Dinge abbauen, die du über Gebet gelernt hast. And then, und dann you can learn how to pray right. Kannst du lernen, wie man richtig betet. So what have we done? What have we been und was haben wir getan? Was wurde uns gelehrt? That's how we've been taught. Das wurde uns gelehrt. You lose your job. Du verlierst deine Arbeitsstelle. Pray. Bete. Pray, pray, pray, pray, pray, pray. Bete, bete, bete, bete, bete. What happened? Was passiert? Nothing happened. Nichts passiert. God hasn't answered my prayer. He hasn't given me the job. Gott hat meine Gebete nicht gehört. Er hat mir den Job nicht gegeben. Religion says, pray harder. Die Religion sagt, bete mehr. Religion says you don't have enough faith. Religion sagt, du hast nicht genug Glauben. Religion says that you have to somehow convince God by more intensive intensity. Religion sagt, dass du Gott irgendwie überzeugen musst und noch durch noch mehr Intensität. That's what religion tells you. Das lehrt uns Religion. So what do we do? Was machen wir also? We pray more intensely. Wir beten intensiver, stärker. We are trying to convince God even harder. Wir versuchen noch mehr Gott zu überzeugen. But nothing happens. Aber nichts passiert. So we get frustrated. Und wir werden frustriert. Our hearts close themselves. Unsere Herzen verschließen sich. Now prayer becomes a religious activity and not pleasure. Nun wird Gebet zu einer religiösen Tätigkeit und nicht mehr zum Vergnügen. So here is the problem with praying that way. Und dadurch entstehen durch Gebet folgende Probleme. Number one, we pray problem-focused. Erstens beten wir problemorientiert. But God is not a problem-focused. God is a solution-focused. Aber Gott ist kein problemorientierter Gott, er ist ein lösungsorientierter Gott. That's the first problem. Das ist das erste Problem. The second problem is we pray in hope. We don't pray in true faith. Das zweite Problem ist, dass wir in Hoffnung beten. Wir beten nicht in echtem Glauben. How do we know? Wir wissen ja das. Faith is the assurance of the things you don't see, the Bible says. Glaube ist die Gewissheit der Dinge, die wir nicht sehen, sagt die Bibel. If you would really pray in faith, wenn ihr wirklich in Glauben beten würdet, then this is what you would do. Dann würdet ihr Folgendes machen. Okay, people asking if this live is for 8 o'clock. Listen. Okay, die Leute fragen, ob dieses live anstatt dem um 20 Uhr ist. Hört zu. No, live at 8 o'clock will still be. Nein, das live um 20 Uhr wird ganz normal stattfinden. This is a live we did yesterday, but we lost. Das ist ein Live, das wir gestern gemacht haben, aber wir haben es verloren. I decided to teach again what I taught last night. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich noch einmal dasselbe lernen werde wie gestern Abend. Tonight we continue on the same subject. Und heute Abend machen wir mit demselben Thema weiter. We always try to save it. Wir versuchen immer, es zu speichern. But we lost the internet connection yesterday, so the live got lost. Aber gestern haben wir die Internetverbindung verloren und deshalb ging das Live verloren. So the first problem is we pray problem focused, which is wrong. Okay, das erste Problem ist, dass wir problemorientiert beten und das ist falsch. Because problem focused prayer destroys faith in your heart. Denn problemorientiertes Gebet zerstört den Glauben in eurem Herz. The second problem. Das zweite Problem. We pray in hope and not in faith. Wir beten in Hoffnung und nicht im Glauben. We always hope that we pray right. Und wir hoffen immer, dass wir richtig beten. And we always hope that God will give us the job we pray for. Und wir hoffen, dass Gott uns den Job gibt, für den wir beten. Currency of heaven is neither hope. Die Währung im Himmel ist weder Hoffnung. Nor is the currency of heaven intensity. Und auch nicht Intensität. It is faith in the finished work of the cross. Es ist Glaube an das vollbrachte Werk des Kreuzes. So what happened? Was passiert also? This is what happened. Das passiert. We keep trying to convince God and always hope that it will happen. Wir versuchen immer weiter Gott zu überzeugen, immer in der Hoffnung, dass etwas passieren wird. If faith is the assurance of things that you don't see. Wenn Glaube die Gewissheit der Dinge ist, die ihr nicht seht. And if you would have to pray the way that you think you have to pray by asking God to give you a new job. Und wenn du auf die Art beten müsstest, wie ihr denkt, dass ihr Gott darum bittet, euch einen neuen Job zu geben. Which I believe is wrong. Was meiner Meinung nach falsch ist. But let's imagine that that's the way you think you, that's the way you have to pray. Let's imagine. Aber nehmen wir einmal an, dass dies die Art ist, wie du beten musst, auch wenn es falsch ist. Then you would have to pray like this. Dann müsstest du folgendermaßen beten, Gott. I lost my job. Ich habe meinen Job verloren. Please give me a new job. Bitte gib mir einen neuen Job. Thank you, amen. Danke, amen. And you would never ask again. Und du würdest ihn nie mehr darum bitten. Never. Niemals. Why would you not ask again? Warum nicht? Because faith is the assurance of the things you don't see. Denn Glaube ist die Gewissheit der Dinge, die du nicht siehst. So if you would be sure that God heard you what you ask him, why would you ask again? Wenn du dir also sicher wärst, dass Gott gehört hat, worum du ihn bittest, warum solltest du ihn nochmal bitten? But I don't believe you should even ask him. Aber ich denke, dass du ihn noch nicht einmal bitten solltest. And I will explain this to you. Just be patient. Und ich werde euch das erklären. Seid einfach geduldig. Then the third problem with praying like this. Und das dritte Problem mit einem solchen Gebet. Like I lose my job and I pray for God to provide. Also ich habe meinen Job verloren und ich bete, dass Gott für mich sorgt. The third problem with this is, das dritte Problem dabei ist, pray from an old covenant mindset. Dass wir mit einem Denkmuster aus dem alten Bund beten. The old covenant is like this. Im alten Bund gilt Folgendes. I have a problem. Ich habe ein Problem. I lose my job. Ich verliere meine Arbeitsstelle. I'm asking God to give me a job. Und ich bitte Gott, mir einen Job zu geben. God to give me a job. Ich bitte Gott, mir einen Job zu geben. And then I'm waiting for God to respond. Und dann warte ich darauf, dass Gott antwortet. That's the old covenant. Das ist der alte Bund. In the new covenant you don't ask and God responds to what you ask. Im neuen Bund bittet ihr nicht und Gott antwortet auf das, was ihr bittet. Catch this. Versteh das. If you have to listen to this 100 times. Und wenn ihr das noch 100 Mal anhören müsst. You people keep asking me questions how to pray and I keep teaching you how to pray. You have to catch this. Don't keep asking me. Ihr Leute stellt mir Fragen, wie ihr richtig beten sollt und ich lehre euch, wie ihr beten sollt. Ihr müsst das verstehen. Stellt nicht immer zu Fragen. So here's how you pray in the new covenant. Also so betet ihr im neuen Bund. You don't ask God to give you a job and wait for him to respond. Du bittest nicht darum, dass er dir einen neuen Job gibt und dann wartest du darauf, dass er reagiert. Show me one time when the apostle Paul taught us to pray like this. Zeige mir eine Stelle in der Bibel, wo uns der Apostel Paulus gezeigt hat, so zu beten. Show me one instant in the new covenant where we are supposed to pray like this. Show me the Bible verse. Zeige mir eine Situation im neuen Bund, wo wir so beten sollen. Zeig mir die Bibelstelle. Here is how we do it in the new covenant. So machen wir es im neuen Bund. Instead of asking and looking forward to God responding. Anstatt zu bitten und vorwärts auf Gottes Reaktion zu schauen. Instead of asking and trying to convince God to fix my problem and give me a job. Anstatt zu bitten und zu versuchen, Gott davon zu überzeugen, dass er mir einen neuen Job gibt. I'm not asking. Bitte ich nicht. I quiet my heart. Sondern ich bringe mein Herz zur Ruhe. In quietness and confidence is your strength. In Stille und Zuversicht ist eure Stärke. And in the quietness and confidence. Und in dieser Stille und Zuversicht. I convince my heart. Überzeuge ich mein Herz. I have been given everything that I need through the finished work of the cross. Dass mir bereits alles gegeben wurde durch das vollbrachte Werk am Kreuz. So instead of saying, Lord, give me, I say, Lord, thank you that you gave me. Anstatt so zu sagen, Herr, gib mir, sage ich, danke, Herr, dass du mir gegeben hast. That's the new covenant. Das ist der neue Bund. So we stop worrying and we stop trying to convince God. Also hören wir auf, uns Sorgen zu machen und wir hören auf, Gott von etwas überzeugen zu wollen. I challenged you people in the live yesterday. I'm going to do it again. Ich habe euch gestern in dem Live herausgefordert und ich werde es noch einmal machen. You know, I'm surprised. I thought unannounced live, maybe 100 people come. We have 730 people here. Wisst ihr, ich bin ein bisschen überrascht. Es ist ein unangekündigtes Live und ich dachte, vielleicht kommen 100 Leute, aber wir haben schon 730 hier. The people were beaten up. Schaut, Folgendes passiert. Die Jünger wurden geschlagen. And they were told they must not preach again in the name of Jesus. Und man gebot ihnen, dass sie im Namen Jesus nicht mehr predigen dürften. What did they say? Was sagten sie? First of all, they said we are not going to obey you, the government authority, because we obey God. Zuerst einmal sagten sie, wir werden euch, der Regierungsgewalt, nicht gehorchen, denn wir gehorchen Gott. Secondly, zweitens, they went and prayed. Gingen sie hin und beteten. I love this. Ich liebe das. I think it's Acts 4, if you can open it. Ich denke, es ist in Apostelgeschichte 4. I love this. Ihr könnt es nachschauen. Because I prayed this prayer with my stopwatch. Ich habe das Gebet mit meiner Stoppuhr gebetet. And I think it's in the end of 24. I'm okay. Not sure, you have to find it. But anyhow, here is what happens. Ich denke, es ist am Ende von Kapitel 24. They prayed together. Sie beteten zusammen. The prayer was, I timed it. For me, it was less than 1 minute. Das Gebet, ich habe es gestoppt. Es war kürzer als eine Minute. So here is what they prayed. Und sie beteten dies. Lord, you see how the kings of the earth threaten us, blah, blah, blah, blah, blah. Herr, du siehst, dass sie uns bedroht und geschlagen haben, bla bla bla bla bla und so weiter und so fort. They prayed a prayer that's less than a minute. Nein, sie beteten ein Gebet, das kürzer als eine Minute war. There is nothing recorded of intensity. Es wird nichts von Intensität beschrieben. Nothing recorded of fast. Nichts steht geschrieben über Fasten. Nothing recorded of repeating the same prayer until God is convinced. Kein sich wiederholendes Gebet, bis Gott überzeugt wurde. Nothing recorded of praying through the whole night. Und es wird auch nicht beschrieben, dass sie die ganze Nacht gebetet haben. A prayer of a minute. Ein Gebet von einer Minute lang. Look at the end result. Und schaut euch das Endergebnis an. The whole place shook. Die ganze Stätte bebte. And they were all filled with the Holy Spirit. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. If you would learn how to pray right, my dear friend, wenn ihr lernen würdet, richtig zu beten, meine lieben Freunde, dann würde die Stätte erschüttert werden und ihr würdet mit dem Heiligen Geist erfüllt und im Übernatürlichen handeln. Did you catch that? Habt ihr das begriffen? We pray so wrong. Wir beten so falsch. So wrong. So falsch. And then we get so frustrated. Und dann werden wir so frustriert. Let me stop here for a minute. Ich möchte an dieser Stelle kurz unterbrechen. And we have to answer a question that over and over and over again people send. Und eine Frage beantworten, die mir immer und immer wieder geschickt wird. For instance, zum Beispiel. My husband left me. He's living with another woman. I've been praying for 5 years, but God hasn't answered my prayer. Mein Mann hat mich verlassen. Er lebt mit einer anderen Frau zusammen und ich bete seit 5 Jahren, aber Gott hat meine Gebete nicht erhört. Listen. Hört zu. Does God love for marriage to be destroyed? Mag Gott, wenn eine Ehe zerstört wird? Never. Niemals. Never. Niemals. But I want you to understand something. Aber ich möchte, dass ihr etwas versteht. To use prayer to manipulate other people is witchcraft. Wenn ihr Gebet verwendet, um andere Menschen zu manipulieren, dann ist das Zauberei. And God doesn't do witchcraft. Und Gott verwendet keine Zauberei. So if your husband or your wife, wenn also dein Ehemann oder deine Ehefrau has decided that they don't want to live with you anymore, beschlossen hat, dass er oder sie nicht mehr mit dir leben wollen, have decided that they commit adultery, dass sie Ehebruch begehen wollen, and they will not return to you, und dass sie nicht zurückkommen wollen, God is not going to go against the will and force them to do something because of your prayers. God will not do that. Wird Gott nicht gegen den Willen dieser Person eingehen und sie zu etwas zwingen, was sie nicht tun wollen? Gott macht das nicht. I have compassion on you. Ich habe Mitleid mit dir. I want to cry with you. Ich möchte mit dir weinen. But if I lie to you like all the other pastors do, it's gonna make your life worse. Aber wenn ich dich anlüge, wie das all die anderen Pastoren machen, dann wird es in deinem Leben noch viel schlimmer werden. Because what you're gonna do is you're gonna keep praying intensely and 10 years later your husband is still not back and you are messed up and you get angry with God. Denn was wirst du tun? Du wirst intensiv beten und 10 Jahre später ist dein Mann immer noch nicht zurückgekehrt und du bist vollkommen kaputt und sauer auf Gott. I have to be honest because I love you. Ich muss ehrlich sein, denn ich liebe euch. What does the New Testament teach us? Was lehrt uns das Neue Testament? Paul says in 1 Corinthians 7. Paulus sagt in 1 Korinther 7. If the unbelieving husband or wife does not want to stay with the believing partner, let them go, you are free. Wenn der ungläubige Mann oder die Frau nicht bei seinem Partner bleiben will, lasst sie gehen, denn ihr seid frei. Look what Paul says. Schaut, was Paulus sagt. Paul says, Paulus sagt, you're a good person. Du bist eine gute Person. You're a Christian. Du bist ein Christ. You love your husband or you love your wife. Du liebst deinen Mann oder deine Frau. You have children. Du hast Kinder. But your partner makes a decision he's going to leave you. The Bible says, let them go because God wants you to live in peace. Aber dein Partner trifft die Entscheidung, dich zu verlassen. Die Bibel sagt, lass sie gehen, denn Gott möchte, dass du in Frieden lebst. No, I'm not going to talk about Matthew 7 again because I talked about it too many times. Nein, ich spreche nicht mehr über Matthäus 7, denn ich habe schon oft genug darüber gesprochen. Just listen to the whole series. Hört euch einfach die ganze Serie an. So then, what should you pray for your husband? Wie sollt ihr also für euren Mann beten? Or your wife? Oder für eure Frau? Well, first of all, you have to understand God will not manipulate them and force them to come back. Zuerst einmal müsst ihr verstehen, dass Gott sie nicht manipulieren wird, damit sie zurückkommen. Your child is a drug addict. Dein Kind ist drogenabhängig. And you've been praying for 10 years that God will deliver him from drugs. Und du betest seit 10 Jahren, dass Gott es von den Drogen befreit. That's the messages I received so much. Diese Nachrichten erhalte ich so oft. You've been praying so much and your child is an alcoholic and it doesn't quit. Du betest so viel und dein Kind ist Alkoholiker und hört nicht auf zu trinken. And your pastor kept telling you to pray more intensely and pray without giving up. Just don't give up. Und dein Pastor sagt dir, bete intensiver und gib nicht auf, gib nicht auf. 10 years later, nothing changed. 10 Jahre später hat sich nichts verändert. You are frustrated. Du bist frustriert. You know what to do. Und du weißt nicht mehr, was du tun sollst. You think you're full of unbelief. Und du denkst, dass du voller Unglaube bist. It's not a matter of unbelief, it's you believing the wrong thing. Es geht nicht um Unglauben, sondern dass du an die falschen Dinge glaubst. Why? Warum? Because if your son does not want to be free from drugs or alcohol, not even God can set him free. Denn wenn dein Sohn nicht frei sein will von den Drogen oder vom Alkohol, kann ihn nicht einmal Gott freisetzen. Listen. Hör zu. Not even God can set you free from the things that you love. Nicht einmal Gott kann dich von den Dingen freisetzen, die du liebst. We have to understand that God accepts the free will of people and the new covenant works different than the old covenant. Wir müssen verstehen, dass Gott den freien Willen von Menschen akzeptiert und dass der neue Bund anders funktioniert als der alte Bund. Yes, I want to say it again. 8 o'clock live and it'll be a different life than right now. Ja, ich sage es nochmal. 20 Uhr ist ein Live und es ist ein anderes Live als dieses. So, why do you think you can use prayer to control or change the will of somebody else? God doesn't do that. Warum denkt ihr also, dass ihr Gebet benutzen könnt, um den Willen einer anderen Person zu kontrollieren? Gott tut das nicht. So, can you pray for your husband that left you? Könnt ihr also für euren Ehepartner Partner beten, der euch verlassen hat? Ja. Yeah, but you can't pray the things that you've been praying that God will bring him back to you because God is not going to bring him back to you. Aber ihr könnt nicht die Dinge beten, die ihr gebetet habt, dass Gott ihn zu euch zurückbringt, denn Gott wird das nicht machen. What do you really imagine God will do? Was stellst du dir eigentlich vor, dass Gott tun wird? God's gonna grab him, get him and wake him up and bring him to repentance and drag him back to your family. Gott packt ihn und schüttelt ihn, weckt ihn auf und führt ihn in die Buße und zerrt ihn dann wieder zu seiner Familie zurück. If God would do that, there would be not one person that is not saved because God would force everybody to be saved. Wenn Gott das tun würde, gäbe es nicht eine Person, die nicht gerettet wäre, denn Gott würde jeden dazu zwingen, gerettet zu werden. Don't worry, I will teach you about intercession in 2 or 3 days. Keine Sorge, ich werde euch über Fürbitte lernen in 3 bis 4 Tagen. So first thing you understand, prayer doesn't interfere into the free will of other people. Also das erste, was ihr verstehen müsst, ist, dass Gebet den freien Willen von anderen Menschen nicht beeinflusst. Do you know what I pray for my children and spiritual children every day? Wisst ihr, was ich jeden Tag für meine Kinder und meine geistlichen Kinder bete? Wow, I'm impressed. Over 1,000 people. Wow, ich bin beeindruckt. Über 1,000 Leute. What I pray every day for Daniel, for my spiritual children. Was ich jeden Tag für Daniel und meine geistlichen Kinder bete. What Paul prayed in Colossians chapter 1. Das ist, was Paulus in Kolosser 1 betet. Lord, let them be filled with the knowledge of your will. Herr, lass sie erfüllt sein mit der Erkenntnis deines Willens. In aller Weisheit mit geistlichem Verständnis. Increasing in the knowledge of you. Dass sie wachsen in der Erkenntnis von dir. They may be fruitful in every good work and walk worthy of you. Und sie fruchtbar sind in jedem guten Werk und für dich zu leben. They may be strengthened with almight according to your glorious power. Ich bete, dass sie gekräftigt werden mit aller Kraft gemäß deiner herrlichen Macht. For all perseverance and endurance in joy. Und dass sie ausharren und durchhalten mit Freude. See, I'm not praying that God will do something to them what I want them to do. Seht ihr, ich bete nicht, dass Gott mit ihnen das tut, was ich mir von ihnen wünsche. I am praying that they would know the will of God. Ich bete, dass sie den Willen Gottes kennen. Now let me tell you something else. Und nun möchte ich euch etwas anderes sagen. If you don't pray in faith, don't pray. Wenn du nicht im Glauben betest, dann bete gar nicht. Faith is the assurance of the things you don't see with your natural eye. Glaube ist die Gewissheit über die Dinge, die du mit deinen natürlichen Augen nicht siehst. If you are not sure of your faith, spend time, hang out with Jesus, go for a walk, go jogging, do whatever, just please don't pray. Wenn du dir nicht sicher bist über deinen Glauben, dann nimm dir Zeit und verbring sie mit Jesus, geh spazieren oder joggen oder was auch immer, was du tun willst, aber bitte bete nicht. Our marriage is in a mess. Und da gibt's noch was anderes. Unsere Ehe ist ein Chaos. So we pray and pray and pray and pray for our husband or our wife to change. Und dann beten wir, damit sich unser Partner ändert. I'm confessing my sin. Ich bekenne meine Sünde. I've been married for 34 years this year. Ich bin nun seit 35 Jahren verheiratet. And I prayed this too in the beginning of my prayer. Und am Anfang habe ich das auch so gebetet. God, change my wife. Gott, verändere meine Frau. Change Debbie. Gott, verändere Debbie. 34 years ago. Vor 34 Jahren habe ich das gebetet. Confess my sin. Das ist meine Sünde. In front of everybody. Ich habe es bekannt vor allen. Do you know how God answered my prayer? Wisst ihr, wie Gott meine Gebete beantwortet hat? God rebuked me. Gott wies mich zurecht. He rebuked me. Er wies mich zurecht. He said, why are you so self-righteous and why are you so selfish? Er sagte, warum bist du so selbstgerecht und warum bist du so egoistisch? He said, you're praying for your wife to change, but you're not concerned about you changing. Er sagte, du betest, dass deine Frau dich verändern soll, aber du machst überhaupt keine Gedanken darüber, dass du dich verändern sollst. That's a very selfish prayer. Das ist ein sehr egoistisches Gebet. You need to make sure that you become the man that I want you to be. Worry about yourself, not about her. Du solltest selbst versuchen, der Mann zu werden, zu dem ich dich gemacht habe. Mach dir Sorgen um dich selber, nicht um sie. Somebody asked the question, where is it? Nothing is impossible with God. Jemand stellte mir die Frage, wo ist es dann? Nichts ist unmöglich bei Gott. Ich möchte euch etwas sagen. Don't quote scriptures to me that you don't know where they're written and don't know in what context. Okay? No, please. Zitiert bitte keine Bibelstellen, von denen ihr nicht wisst, wo sie stehen und in welchem Kontext sie geschrieben sind. Without looking at the Bible right now, tell me where it's written and tell me what context. Ohne in der Bibel nachzuschauen, sag mir hier und jetzt, wo es steht und sag mir, in welchem Kontext es steht. Exactly the chapter and the verse and the context. Ich kann dir das genaue Kapitel sagen und den Vers und den Kontext. And that has nothing to do with what you're talking about here. Nothing. Und das hat nichts mit dem zu tun, worüber wir sprechen. Gar nichts. God will not save anybody that doesn't want to be saved. Nobody. Gott wird niemanden retten, der nicht gerettet werden will. Niemanden. God will never violate the free will of man. Never, because God would violate his own nature. Gott wird niemals den freien Willen von Menschen verletzen. Niemals, denn Gott würde dadurch seine eigene Wesensart verletzen. Thank God he doesn't. Gott sei Dank tut er das nicht. If prayer would work like this, wenn Gebet so funktionieren würde, the world would be in a mess. Die Welt wäre ein Chaos. You know why? Wisst ihr warum? Because you pray hard that God will change me, and then God begins to mess with my life. Denn du betest angestrengt dafür, dass Gott mich verändert und Gott fängt an, sich in mein Leben einzumischen. But then he doesn't like the way you live. Now he's gonna pray even harder. And fast even more, and now your life is going to be messed. Aber dann gefällt Daniel nicht, wie du lebst, und dann betet er noch stärker und fastet noch mehr, und dann gerät dein Leben durcheinander. This is making God an awful God. Das würde Gott zu einem schrecklichen Gott machen. Not a good God. Kein guter Gott. And also it's making the whole life an awful life. Und es würde das ganze Leben grausam machen. Because whoever has more intensity and more faith and more perseverance can now change anybody the way they want them to change. What kind of a life is that? Denn derjenige, der mehr Intensität, mehr Glaube und mehr Beharrlichkeit hätte, könnte dann jeden ändern, den er verändern will. Was für ein Leben wäre das? God is good, God is amazing, God is incredible. Gott ist gut, Gott ist erstaunlich, Gott ist fantastisch. He is not this religious figure that says here I give you religious prayer and now you can manipulate everybody who you want. Er ist nicht diese religiöse Figur, der sagt, hier, ich gebe dir ein religiöses Gebet und nun kannst du jeden manipulieren, den du manipulieren willst. God lets me love him or lets me reject him. Gott lässt zu, dass ich ihn liebe oder ablehne. That's what he does. Das tut er. Listen. Hör zu. If you don't have a good marriage, I really do feel compassion for you. Wenn du keine gute Ehe hast, dann empfinde ich wirklich Mitleid mit dir. Why don't you focus on you using your painful situation to become a glorious example of perfect unconditional love? Aber warum konzentrierst du dich nicht darauf, dass du deine schmerzhafte Situation verwendest, um ein herrliches Beispiel für perfekte und bedingungslose Liebe zu werden? Love never fails. Liebe versagt nie. Why do we always try to wiggle ourselves out of difficulties and using prayer to do that? Warum versuchen wir immer, uns aus Schwierigkeiten herauszuschlängeln und wir verwenden Gebet, um das zu tun? Look something else we do over and over again. Schau etwas anderes, das wir immer und immer wieder tun. We make bad choices. Wir treffen schlechte Entscheidungen. Then through the bad choices we have some bad consequences. Und durch die schlechten Entscheidungen haben wir ein paar schlechte Konsequenzen. Now we think prayer is a way for God to get me out of the bad consequences. Und dann denken wir, dass Gebet eine Möglichkeit für Gott ist, mich aus den schlechten Konsequenzen herauszuholen. But since prayer doesn't work that way. Aber Gebet funktioniert so nicht. What happens? Was passiert dann? We ourselves do everything to get out of the consequences. Wir strengen uns selber an, um aus den Konsequenzen herauszukommen. And then we say, und dann sagen wir, God answered my prayer. Gott hat mein Gebet erhört. We never mature. Wir werden nie reif. We remain immature children of God. Wir bleiben unreife Kinder Gottes. Life is not very smart like this. Und das Leben ist auf diese Art und Weise nicht besonders intelligent. I told you a story yesterday, I want to tell it again because I want to make it pretty much the same life. Ich habe euch eine Geschichte erzählt gestern und ich möchte sie nochmal erzählen, denn ich möchte dasselbe live machen. A friend of mine really wanted to travel to Europe with me. Eine Freundin von mir wollte unbedingt mit mir nach Europa reisen. A lot of people want to do that and a lot of people did. Viele Leute wollen das tun und viele haben es schon getan. And you know, this friend of mine said, I'm gonna pray for God to provide the airfare. Und diese Freundin von mir sagte, ich werde beten, dass Gott für die Flugtickets sorgt. Of course you're confused. You have to listen the whole series. Natürlich seid ihr verwirrt. Ihr müsst die ganze Serie anhören. Of course. Natürlich. Maybe 20 times because your mind is so messed up. Vielleicht sogar 20 Mal, weil euer Denken so durcheinander ist. I understand this, please. Ich verstehe das, bitte. I walked through this painful process. Ich bin selbst durch diesen schmerzhaften Prozess gegangen. So here's the story. Also hier ist die Geschichte. This friend of mine, she prayed intensely. Diese Freundin von mir, sie betete intensiv. It's a little hot in here, es ist ein bisschen heiß hier. Prayed intensely. Sie betete intensiv. And you know, like for God to provide the airfare for her. Und bat Gott für die Flugtickets zu sorgen. She told me so excited. Und sie sagte mir so begeistert. She said, Reinhard, God answered my prayer. Reinhard, Gott hat mein Gebet beantwortet. Do you know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? God didn't answer anything. Gott hat gar nichts beantwortet. This is what she said to me. Sie sagte mir Folgendes. God answered my prayer. Sie sagte, Gott hat meine Gebete beantwortet. She prayed long and intensely for, I don't know, a few weeks. Sie hat lang und intensiv mehrere Wochen lang gebetet. While she prayed long and intensely, she spent endless hours searching all the internet to find a cheap airfare. Und während sie lang und intensiv gebetet hat, verbrachte sie unzählige Stunden damit, das ganze Internet zu durchsuchen für ein günstiges Flugticket. What kind of a faith is that? Was für ein Glaube ist das? Anyhow. She's sweet. Sie ist trotzdem lieb. She just doesn't understand the new covenant. Sie hat einfach den neuen Bund noch nicht verstanden. Then she found an airfare. Und dann fand sie schließlich ein Ticket. For a good price. Für einen guten Preis. And she could pay it in 10 times. Und sie konnte es in 10 Raten bezahlen. And then she told me. Und dann sagte sie zu mir, God answered my prayer. Gott hat mein Gebet erhört. She was so proud of herself and in her successful, powerful prayer life. Sie war so stolz auf sich selbst und ihr erfolgreiches, kraftvolles Gebet. I said, ich sagte, God didn't answer your prayer. Gott hat deine Gebete nicht erhört. For the next 10 months, she was in debt. In den nächsten 10 Monaten hatte sie Schulden. They struggled financially. Sie hatten finanzielle Probleme. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. You really think that God answers your prayer like that? Now he's going to get you into debt and in trouble for 10 months? Glaubst du wirklich, dass Gott deine Gebete so erhört, dass du Schulden hast für 10 Monate lang und Probleme? Hey Chris. Hey Chris. Chris Cyborg. Chris Cyber. I'm gonna come to California. We're gonna have a few days together. Ich komme nach Kalifornien und wir können ein paar Tage miteinander verbringen. Ich verspreche es. I wanna meet you. Ich will dich treffen. Just don't fight with me. Kämpfe nur nicht mit mir. Ah, anyhow. Aber zurück zur Sache. God doesn't do that. Gott tut das nicht. Look what Proverbs 10:22 says. Schaut, was Sprüche 10:22 sagt. Blessings of God make rich and add no sorrow to it. Die Segnungen Gottes machen reich und eigene Sorge kann nichts hinzufügen. No sorrow, no problem, no difficulties with it. Keine Sorge, keine Probleme und keine Schwierigkeiten. God doesn't answer your intensive prayer to provide an heir for the Europe, but then he makes you have debt for 10 months. Gott beantwortet deine intensiven Gebete nicht, indem du dich anstrengst und dann 10 Monate lang Schulden hast. Listen. Hör zu. Do whatever you want, just don't blame things on God and make him look so bad, please. Tu was immer du willst, aber schieb nicht Gott die Schuld dafür in die Schuhe und lass ihn dadurch nicht schlecht aussehen. God is an amazing, beautiful God. Gott ist ein fantastischer, wunderbarer Gott. Let me say again what I said so many times in this life. Ich sage noch einmal, was ich schon so oft in diesen Lives gesagt habe. In the new covenant. Im neuen Bund. Prayer. Gebet. Is first of all. Ist als erstes. Align my heart with God's heart. Dass ich mein Herz in Übereinstimmung mit Gottes Herzen bringe. You have to grasp this. Ihr müsst das ergreifen. You align your heart with his heart. Du bringst dein Herz mit seinem Herz in Übereinstimmung. Father in heaven. Vater im Himmel, your kingdom come. Dein Reich komme, your will be done. Dein Wille geschehe. This is what we do. Und wir machen Folgendes. God in heaven. Gott im Himmel. God in heaven. Gott im Himmel. I'm going to use prayer. Ich werde Gebet verwenden, to force you, um dich zu zwingen, by my intensity, durch meine Intensität, by my fast, und mein Fasten, to make sure that you will do my will. Sicherzustellen, dass du meinen Willen tust. Why don't you align your heart with God's heart? Warum bringst du nicht dein Herz mit Why didn't you do that? Dem Herzen Gottes in Übereinstimmung. Warum nicht? Now, I tell you why so many of you have so much difficulties to change the way you pray. Ich sage euch, warum so viele von euch so große Schwierigkeiten haben, die Art, wie sie ihr zu betet, zu verändern. Listen, you really you can pray however you want. Hör zu, du kannst so beten, wie du willst. I've been serving Jesus for 40 years. Ich diene Jesus seit 40 Jahren. And I've been a Christian for 52 years in a few months. Und in ein paar Monaten bin ich seit 52 Jahren Christ. Long, long time. Das ist eine sehr lange Zeit. So, I used to pray just like that. Ich habe früher genauso gebetet. I remember I needed a car one time. Ich erinnere mich, dass ich einmal ein Auto brauchte. I was, I think 19 years old. Ich war etwa 19 Jahre alt damals. And you know what I did? Und wisst ihr, was ich tat? I prayed for 2 weeks, almost day and night. Ich betete 2 Wochen lang, beinahe Tag und Nacht. I was a very crazy religious old covenant dude. Buchstäblich, ich war ein total verrückter religiöser alttestamentlicher Typ. Hard to imagine, huh? No, I really was. Kannst du dir das vorstellen? Ich war wirklich so. Listen, every Friday night I never slept. Hör zu, jede Nacht von Freitag auf Samstag schlief ich nicht. Every Friday night I went to the chapel at 11 o'clock at night. Jede Nacht am Freitag ging ich um 11 Uhr abend in die Kirche. And I stayed on my knees until 7 o'clock in the morning. Und ich blieb auf meinen Knien bis 7 Uhr am Morgen. Trying to convince God of a million things. Und versuchte Gott von einer Million Dinge zu überzeugen. Oh, my life was so hard and so stressful. Oh, mein Leben war so anstrengend und so stressig. Thank God, I don't need to convince him anymore, but he has convinced me. Gott sei Dank, dass ich ihn nicht mehr überzeugen muss, sondern dass er mich überzeugt hat. So, listen. Also hör zu. For about 2 weeks, I prayed almost day and night, day and night, day and night. Fast 2 Wochen lang betete ich Tag und Nacht, Tag und Nacht, Tag und Nacht. God, give me the car. Gott, gib mir das Auto. And then I did something else. Und dann tat ich etwas anderes. I asked somebody to loan me the money so that I can buy the car that I was praying for God to give me. Ich bat jemanden, mir das Geld zu leihen, so dass ich mir das Auto kaufen konnte, für das ich betete und das Gott mir geben sollte. I asked my sister. Ich fragte meine Schwester. So while I was praying day and night for God to give me that car. Also während ich Gott Tag und Nacht im Gebet darum bat, mir das Auto zu geben. I was actually asking my sister to loan me the bat ich in Wirklichkeit meine Schwester, mir das Geld zu leihen. She did. Und sie tat es. Now I was in debt. Und ich hatte dann Schulden. I having to pay back the money. Ich musste das Geld zurückbezahlen. I had what I wanted. Ich hatte, was ich wollte. And I told everybody I prayed so intensely and God answered my prayer. Und ich erzählte aber jedem, dass ich so intensiv gebetet hatte und Gott meine Gebete beantwortete. God didn't answer nothing. Gott hat nichts beantwortet. If I would have just asked my sister to loan me the money, she would have loaned it to me. I could have bought the car. Wenn ich einfach meine Schwester gebeten hätte, mir das Geld zu leihen, hätte sie es getan und ich hätte mir das Auto kaufen können. But it wouldn't have been religious enough. Aber das wäre nicht religiös genug gewesen. Okay, so why is it so hard for us to change? Warum ist es also so schwer für uns zu verändern? I remember in 82 I said to the Lord. Ich erinnere mich, dass ich 1982 zum Herrn sagte. Lord, you're deconstructing everything in my mind what I've learned. It's crazy. Herr, du dekonstruierst alles in meinem Denken, was ich gelernt habe. Es ist verrückt. I said, Lord, I'm confused. Ich sagte, Herr, ich bin verwirrt. I said, Lord, I feel like I'm going to die. My body can't even sustain me. My mind is going crazy. Herr, ich habe das Gefühl, dass ich sterben werde. Mein Körper kann das nicht mehr aushalten und mein Verstand wird noch verrückt. I couldn't sleep. Ich konnte nicht schlafen. I said, Lord, this is crazy. Ich sagte, Herr, es ist verrückt. So I know that you're confused. Ich weiß, dass ihr verwirrt seid. I was confused. Ich war auch verwirrt. I know your brain goes crazy. Ich weiß, dass euer Gehirn völlig irre wird. Mine did too. Meines wurde das auch. Here's what I said to the Lord. Und ich sagte zum Herrn. I said, Lord. Ich sagte, Herr. But I don't care, even if it kills me. Aber es ist mir egal, selbst I want my mind to be renewed, wenn es mich umbringt. And I want to learn to live in the new covenant. Ich möchte, dass mein Gedenken erneuert wird und ich will lernen, im neuen Bund zu leben. Lehre mich. I'm so sorry that I made you look such a bad God. Es tut mir so leid, dass ich dich wie einen schlechten Gott habe aussehen lassen. Always having to try to convince you because you're not a good father that takes care of me. Dass ich immer versuche, dich zu überzeugen, weil du kein guter Vater bist, der sich um mich kümmert. So why is this so difficult for us to understand and to change? Warum ist das so schwer für uns zu verstehen und zu verändern? It's very, very simple. Es ist ganz, ganz einfach. And here is why. Und der Grund ist der. Because tradition is very powerful. Weil Tradition sehr kraftvoll ist. The Bible says in Mark chapter 7 something very strong. Die Bibel sagt in Markus 7 etwas sehr Starkes. Jesus said this to his disciples. Jesus sagte dies zu seinen Jüngern. He said in verse 9. In Vers 9 sagte er. He said, all too well you reject the commandment of God that you may keep your tradition. Geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Traditionen festzuhalten. Don't ask me what Joseph Prince taught. I never listen to one message of him. I don't listen to stuff on the internet. I go to my room and hang out with Jesus. I don't know what he teaches. Fragt mich bitte nicht, was Joseph Prince gelehrt hat. Ich habe mir noch nie eine Botschaft von ihm angehört. Ich höre mir keine Sachen im Internet an. Ich gehe in mein Zimmer und verbringe Zeit mit Jesus. Ich weiß nicht, was er lehrt. The things I learn from the Holy Spirit. Was ich lerne, lerne ich vom Heiligen Geist. I've never in my whole life listened to one message by Joseph Prince. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben auch nur eine Predigt von Joseph Prince gehört. Noch nie. So I don't really know what it is. Ich weiß nicht, was er lehrt. So, here is what Jesus said. Also Jesus sagte Folgendes. He said that you reject the commandment of God so that you may keep the tradition of men. Ihr lehnt die Gebote Gottes ab, damit ihr die Tradition von Menschen aufrechterhalten könnt. Verse 13 is like an arrow into my heart. Vers 13 ist wie ein Pfeil in meinem Herzen. Here's what Jesus said. Dort sagt Jesus, he says, you're making the word of God of no effect. Ihr macht das Wort Gottes wirkungslos. Through your tradition, which you have handed down. Durch eure Tradition, die ihr überliefert habt. Listen. Hört zu. Listen to this. Hört euch das an. Who taught you to pray the way you pray? Wer hat euch beigebracht, so zu beten, wie ihr betet? Who taught you? Wer hat es euch beigebracht? My pastor. Mein Pastor. Where did your pastor learn it? Und wo hat es dein Pastor gelernt? Well, from his pastor. Naja, von seinem Pastor. Where did he learn it? Und wo hat der es gelernt? Well, in Bible school. Natürlich in der Bibelschule. They didn't learn it from the Holy Spirit. Sie haben es nicht vom Heiligen Geist gelernt. Because the Holy Spirit doesn't teach us to pray like that. Denn der Heilige Geist lehrt uns nicht so zu beten. You know why? Wisst ihr warum? Because the new covenant is radically different to the old covenant. Weil der neue Bund radikal anders ist als der alte Bund. And the new covenant didn't start until after the cross. Und der neue Bund hat erst nach dem Kreuz begonnen. There is no covenant without blood. Es gibt keinen Bund ohne Blut. Forget Matthew 7. Vergiss Matthäus 7. Jesus did not live in the new covenant. He came to bring us a new covenant. Jesus lebte nicht im neuen Bund. Er kam, um uns den neuen Bund zu bringen. Please get this into your mind. Bitte verinnerlich das. Otherwise, you are in huge trouble. Sonst habt ihr riesige Probleme. Otherwise, you have to do many things that are crazy. Sonst müsst ihr nämlich viele Dinge tun, die verrückt sind. Otherwise, if you ever looked at a beautiful girl with the desire to have her, you need to pull out your eye. That's what Jesus himself said. Sonst, wenn ihr nämlich einmal ein schönes Mädchen anschaut mit dem Wunsch, sie zu besitzen, dann müsst ihr euer Auge ausreißen. Das sagte Jesus. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? How would you want to do that? Wie wollt ihr das hinbekommen? Because the new covenant didn't start until after the cross. Der neue Bund hat erst nach dem Kreuz begonnen. Everything, including everything Jesus said, has to fit into the finished work of the cross. Alles, auch das, was Jesus sagte, muss in das vollbrachte Werk des Kreuzes hineinpassen. But traditions are something so powerful. Aber Traditionen sind etwas so Kraftvolles. So powerful. So kraftvoll. Look what Jesus said. Schaut, was Jesus sagte. You made the word of God of no effect. Ihr macht das Wort Gottes wirkungslos. The word of God has creative power. Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. The word of God raises the dead. Das Wort Gottes weckt die Toten auf. The word of God heals the sick. Das Wort Gottes heilt die Kranken. But look what Jesus said. Aber schaut, was Jesus sagte. He said the very word of God that is so effective. Er sagte, sogar das Wort Gottes, das so effektiv ist, you. Ihr are making it ineffective because of the traditions that were handed down. Ihr macht es unwirksam durch die Traditionen, die überliefert wurden. Most churches today teach us how to pray. It's been handed down for the last whatever 100 years. Die Gebetsformen, die von den meisten Kirchen heute gelehrt werden, wurden seit hunderten Jahren überliefert. And they all take it from the old covenant. Und sie nehmen es alle aus dem alten Bund. So it's been handed down and it's made the actual word of God ineffective. Es wurde also überliefert und macht das eigentliche Wort Gottes unwirksam. So let me give you a simple answer. It's general, but it's very simple. Lasst mich euch eine einfache Antwort geben. Es ist verallgemeinert, aber sehr einfach. Why have your prayers been so ineffective? Warum waren eure Gebete so ineffektiv? Why have you prayed for 5 years and it didn't happen what you prayed? Warum habt ihr 5 Jahre lang gebetet für das, wofür ihr gebetet habt, und es ist nicht eingetroffen? Let me tell you why. Ich sage euch warum. Because of the tradition that has been handed down to you, you yourself made the word of God ineffective. Wegen der Tradition, die an dich weitergegeben wurde, hast du das Wort Gottes selbst unwirksam gemacht. Aua! Talking about a smack in the face. Das nennt man eine Ohrfeige. A good smack in the face. Aber es soll eine gute Ohrfeige sein. Because I only do good smacks. Denn ich verteile nur gute Ohrfeigen. So, traditions are so powerful, you have to reject. Also noch einmal, Traditionen sind so kraftvoll, du musst sie ablehnen. Why are they so powerful? Warum sind sie so kraftvoll? How are traditions formed? Wie werden Traditionen geformt? Traditions are formed if certain things are repeated enough time until they're accepted as a reality. Traditionen werden entwickelt, wenn bestimmte Dinge so oft wiederholt werden, bis sie als Realität akzeptiert werden. Give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. Every Sunday, jeden Sonntag it is repeated. Wiederholt es sich. Bring 10% or you can't be blessed. Bringe 10%, sonst wirst du nicht gesegnet. Bring 10%, otherwise you won't be blessed. Bringe 10%, sonst wirst du nicht gesegnet. It's repeated, repeated, repeated, repeated. Es wird wiederholt, wiederholt, wiederholt. That is not a new covenant word of God. Das ist kein Wort Gottes aus dem neuen Bund. It's a tradition. Es ist eine Tradition, that's been handed down for many centuries. Die seit vielen Jahrhunderten überliefert wurde. Paul never taught it. Paulus lehrte das niemals. Peter never taught it. Petrus lehrte es nie. James never taught it. Jakobus lehrte es nie. Jude never taught it. Judas lehrte das nie. Nobody taught it. Keiner lehrte das. Not John, not James, not Peter, not Jude, nobody, not Paul, nobody taught it. Nicht Johannes, nicht Jakobus, nicht Petrus, nicht Judas, nicht Paulus, niemand lehrte das. So it's been a tradition, been handed down for centuries, though to you it's become a reality. Es ist eine Tradition, die seit Jahrhunderten weitergegeben wurde, aber für dich ist es eine Realität geworden. So now it's making the word of God ineffective. Und jetzt macht es das Wort Gottes unwirksam. Once we accepted the tradition as reality, wenn wir eine Tradition erst einmal als Realität akzeptiert haben, listen to this. Hört euch das ganz genau an, as it becomes as important as the Bible itself. Dann wird sie für uns genauso wichtig wie die Bibel selbst. Why? Und warum? Because the traditions now have become part of our lives. Weil die Tradition nun Teil unseres Lebens geworden ist. They've become part of our identity as Christians. Sie wurde Teil unserer Identität als Christen. That's why we defend them with all of our. Und deshalb verteidigen wir sie mit unserem ganzen Herzen. One of the greatest and one of the subtlest deceptions is tradition. Eine der größten und der subtilsten Täuschungen ist Tradition. Once you accept a certain tradition as reality, wenn du eine bestimmte Tradition einmal als Realität akzeptiert hast, your mind will always try to find Bible verses to prove that your traditions are actually true. Wird dein Denken immer versuchen, Bibelverse zu finden, die beweisen, dass deine Traditionen tatsächlich wahr sind. Very dangerous. Das ist sehr gefährlich. Let's pray. Lasst uns beten. We have another 10 minutes, so don't worry, we're gonna finish. Wir haben noch 10 Minuten, keine Sorgen. Wir sind noch nicht fertig. Wir werden es speichern und es wird nicht verloren gehen. Bevor ich bete, möchte ich, dass ihr wirklich nachdenkt. Denn Gebet ist eine Sache des Herzens. Es bedeutet, mein Herz mit seinem Herz in Übereinstimmung zu bringen. Ich werde euch sagen, was wir beten, und ihr entscheidet, ob ihr das Gebet sprechen wollt. Ihr seid ja frei. Freedom Christ has set us free. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Stand firm in that freedom. Und steht fest in dieser Freiheit. If you understand, wenn du verstehst, that your prayer has been based on tradition that was handed down and not really on the understanding of the new covenant, dass dein Gebet auf Traditionen basiert, die überliefert wurden und nicht wirklich auf dem Verständnis des neuen Bundes, we're gonna tell God that we're very sorry. Dann werden wir Gott sagen, dass es uns sehr leid tut. No, we're gonna ask forgiveness. We're gonna tell him we're very sorry. Nein, wir werden ihn nicht um Vergebung bitten. Wir werden ihm sagen, dass es uns sehr leid tut. Yeah, be very sorry. Ja, es tut uns leid. We're already forgiven through the finished work of the cross. Uns wurde bereits vergeben durch das vollbrachte Werk am Kreuz. We are sorry that we believed wrong things. Aber es tut uns leid, dass wir falsche Dinge geglaubt haben. And then we're going to say, tell God that we repent. Und dann werden wir Gott sagen, dass wir Buße tun. Repent means we have a change of mind. Buße bedeutet, wir haben eine Veränderung unseres Denkens. So repentance means this. Buße meint das. Lord, I understand, Herr, ich verstehe, that I accepted the tradition of a reality. Dass ich die Tradition als Realität angenommen habe. Very sorry. Es tut mir sehr leid. And I'm changing my mind. Und ich ändere mein Denken. I'm rejecting the traditions of man. Und ich lehne die Traditionen der Menschen ab. And I'm embracing prayer according to the new covenant. Und ich nehme das Gebet gemäß dem neuen Bund an. That your Holy Spirit will teach me. Dass dein Heiliger Geist mir beibringen wird. Even if it is super painful. Sogar wenn es super schmerzhaft ist. If that's what you want, wenn du das willst, you repeat the prayer. Dann wiederhole das Gebet. Say, sage, Jesus, I'm so sorry, es tut mir so leid, that I've denied the work of the cross, dass ich das Werk am Kreuz verleugnet habe, because of my tradition, durch meine Tradition. I'm very sorry, es tut mir sehr leid, that I've accepted tradition in prayer as a reality, dass ich Tradition über Gebet als Realität akzeptiert habe. I don't want this anymore. Ich möchte das nicht mehr. I reject it with all of my heart. Ich lehne es von ganzem Herzen ab. So I choose today, ich entscheide mich heute, change my mind, mein Denken zu verändern. And to repent from this awful way of living my life. Und ich tue Buße für diese schreckliche Lebensweise. I'm so sorry. Es tut mir so leid. Holy Spirit is Heiliger Geist, teach me, lehre mich, how to pray according to the finished work of the cross. Wie ich gemäß dem vollbrachten Werk am Kreuz beten kann. Ich vertraue dir. Amen. Amen. Okay, so I know everybody is crazy to wait, but then how do we pray? Okay, ich weiß, jeder von euch will nun unbedingt wissen, wie wir nun beten sollen. Listen, I had to deconstruct from now on, all we do is teach you actually how to pray. Okay, ich musste das abbauen, und von ab jetzt werden wir euch lernen, wie man betet. The rest of the week I will teach you what's fasting all about. Für den Rest der Woche werde ich euch lernen, um was es beim Fasten geht. I will teach you what's intercession all about. Ich lehre euch, um was es bei Fürbitte geht. How do we pray for the sick? Wie wir für die Kranken beten. How do we pray for provision? Wie wir für Versorgung beten. And all these things. Und all diese Dinge. First of all, if you want to understand how to pray in the new covenant. Zuerst einmal, wenn ihr verstehen wollt, wie man im neuen Bund betet. We've got to understand what happened to the new covenant. Müsst ihr verstehen, was beim neuen Bund passierte. I believe. Ich glaube. It's my honest deep conviction. Das ist meine ehrliche, tiefe Überzeugung. That no Christian needs to ask God for anything for his personal life, for nothing. Dass kein Christ Gott um irgendetwas für sein persönliches Leben bitten muss, nichts. Not for finances, not for husband, not for a job, not for a car, no. Nicht für Finanzen, nicht für einen Ehemann, nicht für einen Job, nicht für ein Auto, gar nichts. Paul never did that. Paulus tat das nie. Peter never did that. Petrus tat das nie. John never did that. Johannes tat es nie. None of the epistles teaches us to pray like. Keiner der Apostel lehrte uns so zu beten. So if we really agree, wenn wir also wirklich zustimmen, that we don't need to ask God for anything for our personal life, dass wir Gott für gar nichts in unserem persönlichen Leben bitten müssen, we have to ask this question. Dann müssen wir folgende Frage stellen. How much has been given to us? Wie viel wurde uns gegeben? That's the key question. Das ist die Schlüsselfrage. You see, because if something has been given to me, then I don't need to ask anymore for it. Denn schau, wenn mir etwas gegeben wurde, dann muss ich nicht mehr darum bitten. But if I don't believe it has been given unto me. Aber wenn ich nicht glaube, dass es mir gegeben wurde, then I have to ask. Dann muss ich darum bitten. That's a key question that you would need to really think about. Das ist eine Schlüsselfrage, über die du wirklich nachdenken musst. Tonight in our life we're going to intensely just talk about this subject. Heute Abend in unserem Live werden wir intensiv nur über dieses Thema reden. Let me shake you a little bit. In a good way, because I love you people. Lasst mich euch ein bisschen erschüttern, aber auf eine gute Art, denn ich liebe euch Leute. 1200 people in the middle of the day watching my life. You guys are the best. 1200 Leute mitten am Tag, die es anschauen. Leute, ihr seid die Besten. So, here's the question. Also hier ist die Frage. But before I'm gonna tell you a story. Aber vorher erzähle ich euch noch eine Geschichte. I said to my wife just recently. Ich sagte zu meiner Frau erst vor kurzem. I said, hey baby. Ich sagte, hey Liebling. Should the doctor ever say? Wenn der Arzt jemals sagen sollte, that Reinhard is incurably sick. Dass Reinhard unheilbar krank ist. And he only has a very few months to live. Und er hat nur noch wenige Monate zu leben. I said, please promise me. Dann versprich mir bitte. On the social media. Dass du diese Nachricht auf die sozialen Medien bringst. Spread it everywhere. Verbreite es überall. Take a photo of the doctor's proof and show them everybody. Mache ein Foto von dem Beweis des Arztes und zeig es allen. And tell them that the doctor said that Reinhard only has a few months to live. Und erzähle ihnen, dass der Arzt sagt, dass Reinhard nur noch ein paar Monate zu leben hat. I said, and then you post this. Und dann schreibst du Folgendes. Reinhard is forbidding. Or he's not forbidding, because I can't forbid you anything. Reinhard is asking everybody not to ask God to heal him. Also Reinhard, er verbietet nicht, aber er bittet alle, Gott nicht zu bitten, dass er ihn heilt. Reinhard. Aber Reinhard, you wanna die? Möchtest du sterben? No. Nein. Christians don't die. Christen sterben nicht. Did you know that? Wusstet ihr das? Christians can't die. Christen können nicht sterben. Because God is a God of the living, not a God of the dead. Denn Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht ein Gott der Toten. Christians just change house, they just move. Christen verändern nur ihr Haus, sie ziehen lediglich um. They move from this body, which is my house right now. Sie ziehen von diesem Körper, der im Augenblick mein Haus ist, to a beautiful house. In ein wunderschönes Haus. In heaven. Im Himmel. Not made with the hands of man. Das nicht von Menschenhand gemacht ist, made by my Jesus. Sondern von meinem Jesus. We move homes. Das heißt, wir ziehen um. Never gonna die. Und wir werden nie sterben. Remember that. Erinnert euch daran. So why do I tell people they must not pray for me? Also warum sage ich den Leuten, dass sie mich nicht für mich beten dürfen? And ask God to heal me. Und Gott nicht bitten dürfen, mich zu heilen. Because if I ask God to heal me, I don't believe what he has already done and given to me. Denn wenn ich Gott bitte, mich zu heilen, dann glaube ich nicht, was er bereits getan hat und mir gegeben hat. See, when the Bible says about salvation, seht ihr, wenn die Bibel von Errettung spricht, in the original Greek, the word salvation is used sometimes for healing, sometimes for salvation. Steht im Griechischen Original ein Wort, das manchmal für Heilung und manchmal für Rettung benutzt wird. It's the exact same Greek word. Es ist aber das genau gleiche Wort. It includes provision. Es beinhaltet Versorgung. It includes prosperity. Es beinhaltet Wohlstand. It includes protection. Es beinhaltet Schutz und Heilung. Wenn ich also Gott bitte, mir etwas zu geben, das er mir bereits gegeben hat, dann glaube ich nicht, dass er es mir bereits gegeben hat. So my very prayer is a prayer of unbelief. Dann ist mein Gebet in Wirklichkeit ein Gebet des Unglaubens. Ich sagte zu Betty, Debbie, bitte alle, dass sie nicht dafür beten, dass Gott mich heilt. But I said to her, ich sagte zu ihr, tell everybody, sage allen, Reinhard, won't you do agree with him? Reinhard möchte, dass ihr mit ihm übereinstimmt, that in his stripes he is healed. Dass er in seinen Striemen geheilt ist. Once my heart believes that I'm healed, it will manifest in my body. Sobald es mein Herz glaubt, bin ich geheilt und es wird sich in meinem Körper manifestieren. Vor ein paar Wochen war ich in Curitiba mit meiner Frau. Was training for her marathon. Und sie trainierte für ihren Marathon. And she tripped on the treadmill. Und sie stolperte auf dem Laufband. And the treadmill was very close to the wall. Das Laufband war sehr nah an der Wand. And it knocked her against the wall. Und es warf sie gegen die Wand. Her ankle was twisted like this between the wall and the treadmill. Ihr Knöchel wurde verdreht und zwischen der Wand und dem Laufband eingeklemmt. And the treadmill was still running. Und das Laufband lief immer noch weiter. She screamed in pain. Sie schrie vor Schmerzen auf. I ran over and jumped over and stopped the ich rannte rüber, sprang über das Band und stoppte es. Immediately her ankle Ihr Knöchel schwoll sofort an, sehr schnell. Ich legte meine Hand auf ihren Knöchel und befahl der Schwellung, sofort wieder zu verschwinden. Und es ging weg. Wir flogen nach Hause, nach Sao Paulo. Und sie humpelte, denn sie hatte viel Schmerzen. Und folgendes sagte ich ihr. Ich sagte, Liebling, geh und setz dich auf dein Bett. Wenn du es brauchst, dann verbringe einen Tag im Bett. Du und Jesus in deinem Herzen. Ich sagte, überzeuge dein Herz, dass du geheilt bist. Und das tat sie. Und sie erzählte mir das. Erinnert euch, sie humpelte und konnte kaum gehen. Sie erzählte mir, ich meditierte, dass ich in Christus bin. Und Christus ist in mir. Wenn ich in Christus bin, kann mein Knöchel nicht wehtun. Denn Christus ist wie dieses Kraftschild um mich herum. Sie sagte, aber Herr, warum tut mein Knöchel dann noch weh? Und der Herr sagte, es ist eine Illusion. Aber weil du die Illusion glaubst, wird sie eine Realität. Du musst die Realität glauben, dass du geheilt bist, weil du in Christus bist. Und sie meditierte. Sie ging in ihre Herzenszone und überzeugte ihr Herz. Und sobald ihr Herz es glaubte, stand sie auf im Bett und ging die Treppe hinunter. Bei den ersten paar Stufen tat ihr Knöchel weh. Und sie traf eine Entscheidung. Sie sagte, dies ist eine Illusion. Die Realität ist, ich bin geheilt. Sie bat Gott nie etwas zu tun, weil Gott das schon vor 2000 Jahren am Kreuz getan hatte. Wenn du Gott bittest, dich zu retten, wirst du niemals gerettet werden. Denn Jesus hat bereits für deine Sünde bezahlt. Was du tun musst, ist glaube in deinem Herzen und bekenne es mit deinem Mund und du bist gerettet. Genauso ist es bei Heilung. Am nächsten Tag war meine Frau draußen und rannte, ich glaube, 10 Kilometer. Wir lieben euch. Wir sehen uns um 8 Uhr.